erlernt in seinem Leben ja immer wieder mal ein paar Leute kennen. Und dann halt wieder kennt. Man lernt auch immer wieder Leute kennen, die einfach bleiben. Und das ist so eine Sommerbekanntschaft, die einfach bleiben ist, aber wenn wir uns nicht so viel sehen. Das Zweite. Wenn du denkst, dass du und ich vielleicht nur für heute da zusammen sind. Es sind schon Gedanken, wenn du immer zu denkst und dein Herz vielleicht nur bei dem Moment ganz anders schlägt. Was ist schon Zeit, wenn du frei bist und überall herkommst, egal wie und wenn du bist da. Dominic Carguita. halbe Stunde Pause und sind noch wieder für euch da.